amazing, wonderful and happy good morning to you, my friends. Einen herrlichen, wundervollen und fröhlichen guten Morgen, mein Freund. I hope you're enjoying the goodness of God. Ich hoffe, du genießt die Güte Gottes. His kindness and his love. Seine Freundlichkeit und Liebe. And after you've enjoyed it, spread it with others. Und teilst sie danach auch mit anderen. Verse 23. Vers 23. After I see what transpires with me, he's the one I will send to you to bless you. Nachdem ich sehe, was mit mir geschieht, wird er es sein, den ich zu euch schicke, um euch zu segnen. Look at this. Schau dir das an. Paul said that I'm excited that in the Lord I can send Timothy to you. Paulus sagt, ich freue mich, dass ich Timotheus im Herrn zu euch schicken kann. That he can see how you are and refresh me. Damit er sehen kann, wie es euch geht und mich erquicken kann. But now he's saying, actually he's sending him so that they can be blessed. Aber nun sagt er, dass er ihn schickt, damit sie gesegnet werden. So the reality, God's concern, Paul's concern was for the people. In Wirklichkeit war Paulus also auf die Menschen bedacht. And then when he would come back, he would also be refreshed. Und wenn Timotheus dann zurückkehrt, wird auch er erquickt werden. Let me ask you a question. Lass mich dich etwas fragen. What would happen if every Christian in this world? Was wäre, wenn jeder Christ auf der Welt? Whenever you go to other people, to other Christians or meet with them. Immer, wenn er zu anderen Menschen, auch Christen, geht oder sich mit ihnen trifft. Your biggest desire would be to bless them and not to come home blessed. Sein größtes Verlangen wäre, sie zu segnen und nicht selbst gesegnet nach Hause zu gehen. I'm telling you, the world would be a different place. Ich sage dir, die Welt sähe anders aus. The church would be a different place. Die Gemeinde sähe anders aus. We have to keep reminding ourselves, giving is way better than to receive. Wir müssen uns daran erinnern, dass geben viel besser ist als nehmen. And I know Paul speaks about money. Und ich weiß, dass Paulus von Geld spricht. When he says giving is better than receive. Wenn er sagt, geben ist seliger als nehmen. But let me tell you something. Aber lass mich dir etwas sagen. I believe that even though Paul talks about money, it's a principle. Ich glaube, dass es ein Prinzip ist, auch wenn Paulus hier über Geld spricht. You know, many, many years ago, vor vielen Jahren, when I was beginning to plant churches and preach the gospel in Austria, als ich anfing in Österreich das Evangelium zu predigen und Gemeinden zu gründen, God said to me, sagte Gott zu mir, Reinhard, it is always better to give than to receive. Reinhard, es ist immer besser zu geben als zu nehmen. Not only in regards to money. Nicht nur in Bezug auf Geld. But in regards to everything. Sondern bei allem. So do you know what we did? Weißt du, was wir taten? When we needed to send some people like to another place to help preach the gospel there. Wenn wir Leute an andere Orte sandten, um zu helfen, dort das Evangelium zu verkünden, we always sent the best. Dann schickten wir immer die Besten. We always released the best to others. Wir setzten immer die Besten für andere frei. Because it's a principle. Weil es ein Prinzip ist. I've let some of my best people go and God has given me even better ones back. Ich habe einige meiner besten Leute gehen lassen und Gott hat mir sogar noch bessere zurückgegeben. So look at the attitude of Paul. Schau dir die Einstellung von Paulus an. He says, it is so important for him to go to bless you. Er sagt, es ist so wichtig, dass Timotheus kommt, damit er euch segnet. If we can learn to live this selfless attitude of life, wenn wir lernen können, in dieser selbstlosen Haltung zu leben, that it's never about us. Dass es niemals um uns geht. Consider one another more important than yourself, the Bible says. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst, sagt die Bibel. Ah, but Reinhard, if I only bless the others, then I will not be blessed. Ah, aber Reinhard, wenn ich immer nur die anderen segne, werde ich ja nicht gesegnet. I need to go to the meeting where I am blessed. Ich muss zu Veranstaltungen gehen, wo ich gesegnet werde. This attitude, the church will never become what it's supposed to be. Mit dieser Einstellung wird die Gemeinde niemals zu dem werden, was sie sein sollte. Imagine you're part of a church with 100 people. Stell dir vor, du bist Teil einer Gemeinde mit 100 Leuten. And not a single of those people is going to the meeting to be blessed. Und kein einziger davon geht zu den Veranstaltungen, um gesegnet zu werden. Nobody. Niemand. Everybody goes. Alle gehen. So that the others are blessed. Damit die anderen gesegnet werden. Well, you will come home blessed too. Dann wirst du auch gesegnet nach Hause gehen. Because somebody will bless you. Weil irgendjemand dich segnen wird. Oh, may we learn this simple key that true freedom is in a selfless life. Oh, mögen wir doch diesen einfachen Schlüssel lernen, dass echte Freiheit in einem selbstlosen Leben liegt. And now look what he says in verse 24. Jetzt schau, was er in Vers 24 sagt. And I'm trusting in my Lord to return to you in due time. Und ich vertraue auf meinen Herrn, zugegebene Zeit zu euch zurückzukehren. First of all, he's trusting the Lord. Erstens vertraute er dem Herrn. My dear wonderful friends. Mein lieber, wundervoller Freund. Stop trying to push doors open for yourself, please. Bitte, hör auf, Türen für dich selbst aufzustoßen. All over the world, I've met Christians who run after people, who chase people, who do everything to have open doors. Überall auf der Welt treffe ich Christen, die anderen Menschen nachlaufen, ihnen nachjagen und alles dafür tun, offene Türen zu haben. My ministry would be blessed if I could meet this person. Mein Dienst würde so gesegnet werden, wenn ich den oder die treffen könnte. Listen, Paul was trusting Jesus that in the right time he would be there. Hört zu, Paulus vertraute Jesus, dass er zur rechten Zeit bei ihnen sein würde. I've reflected this my whole life that I serve Jesus. In meinem Dienst für Jesus habe ich es immer so gehandhabt. And it's been wonderful. Das ist wunderbar. So I don't need anybody to open a door for me. Es muss also niemand eine Tür für mich öffnen. I don't need anybody to connect me with nobody. Ich brauche niemanden, der mich mit irgendjemandem bekannt macht. In due time I will be wherever the Lord wants me to be. Zu gegebener Zeit werde ich sein, wo immer der Herr mich haben möchte. The fact that we keep pushing through closed doors and trying to fight our way through. Die Tatsache, dass wir versuchen, durch verschlossene Türen zu gelangen und unseren Weg durchzukämpfen, zeigt einfach, dass wir nicht den kindlichen Glauben haben wie Paulus. Oh, could we only learn this simple lesson? Oh, könnten wir nur die einfache Lektion lernen. A childlike trust in the Lord will get you where you need to be at the right time. Dass ein kindliches Vertrauen auf den Herrn dich zur rechten Zeit dorthin bringen wird, wo du sein sollst. There's too much selfish ministry being built. Es werden zu viele selbstsüchtige Dienste gebaut. Too many people focusing what they want. Zu viele konzentrieren sich darauf, was sie wollen. Instead of just taking off the hands and say, Lord, I will trust you. Anstatt es einfach aus der Hand zu geben und zu sagen, Herr, ich vertraue dir. If you want me to be at a certain place, I trust you. Wenn du möchtest, dass ich an einem bestimmten Platz bin, dann vertraue ich dir. Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. If you're connected with people because God connected you, it's fine. Wenn du mit Menschen verknüpft bist, weil Gott dich mit ihnen verknüpft hat, ist das gut. Works out fine. Wirklich gut. But if you are connected with people because you make this connection happen. Aber wenn du mit Menschen verknüpft bist, weil du diese Verbindung herbeigeführt hast, it's gonna be stressful the rest of your life. Dann wird es für den Rest deines Lebens stressig sein. Because you have to continue to maintain something that you yourself started. Denn du musst weiterhin etwas aufrechterhalten, was du selbst initiiert hast. Come to this simple childlike trust. As Paul did. Komm zu einfachem kindlichen Vertrauen wie Paulus. All right, in right time I will be there. That's what I trust the Lord for. Okay, zur rechten Zeit werde ich dort sein. Dafür vertraue ich dem Herrn. Think about that. Denk darüber nach. See you tomorrow. Bis morgen.